Logar hat uns gerufen. Wir müssen gehorchen. Logar, der mächtige Herrscher des dunklen Imperiums. Der große Bruder passt immer auf uns auf. Doch wir müssen sehen, dass wir immer auf ihn hören. Denn wenn ihm was nicht passt, lässt er sein Charakter raus. Bomben fliegen schnell vom Land, wo mich und Toni. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Beschreiben, was mir immer schlechte Träume macht. Ständig sich die Launen ändern, wie in einem Wechselbad. Über den großen Teich geflogen, kommt die Botschaft zu allem Ja zu sagen. Als Nukleargeschwister wird ein Nein nicht akzeptiert. Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell, ja, Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell, Bomben fliegen schnell. Raumschiffe, mobile Raumschiffe, bestimmt Kampfraumschiffe der Leon. Eins, zwei, eins, so, Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Bomben fliegen schnell. Jetzt muss ich fort, in den glorreichen Kampf für Logar und das dunkle Imperium.